wahrscheinlich Arzt. Scheiß drauf, ob dir meine Art und Weise nicht passt. Ich bin beliebter als du in deiner eigenen Stadt. Ich weiß, du kommst aus einem friedlichen Dorf, doch ich bin Player for life und gebe deiner großen Liebe den Korb. Echo Fresh ist mein Partner, ich versuche nur meinem Homie zu folgen. Platz 1 ist die logische Folge, denn ich hab genug von euren dreckigen Lügen. Komm aus dem türkischen Café und geh direkt auf die Bühne. Ich hab keine Zeit für billig MCs, der Tischer Thomas ist hier. Also Bitch, komm und sing es für sie. Oh! Okay.